Kundgabe 6111. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.11.1954. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet nur. Nichts wird euch ängstigen, nichts euch bedrücken, wenn ihr nur fest und unerschütterlich glaubet. Und so kann ein starker Glaube für euch ein leichteres Erdenleben bedeuten, weil es dann nichts gibt, was ihr fürchtet, und ihr sorgenlos dahingehen könnet, immer nur die Gedanken dem zugewendet, der euch hilft aus aller Not. Ihr sollet innerlich fest überzeugt sein davon, dass ihr einen Vater im Himmel habt, der über seinen Kindern wacht und sie nicht in Not lässet, weil er seine Kinder liebt. Diese feste Überzeugung ist auch schon die Sicherheit, dass es so ist. Und was könnte nun wohl stärker sein als euer Vater im Himmel? Kein Mensch auf Erden und kein Wesen der Finsternis vermag ihm Widerstand zu leisten. Und darum brauchet ihr auch keinen Menschen auf Erden und kein finsteres Wesen zu fürchten, dass sie euch schaden könnten, wenn ihr an Gottes übergroße Liebe glaubet und an den Schutz, den er euch verheißen hat. Denn seine Worte lauten: Kommet alle zu mir. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Hebet eure Augen auf zu mir, von dem euch Hilfe kommt. Wenn es euch gelingt, die Worte seiner Liebe euch zu eigen zu machen, wenn ihr selbst euch vom Vater damit angesprochen fühlet, dann werdet ihr keine Zweifel mehr entgegensetzen und vollgläubig harren, bis euch Hilfe kommt. Es gibt nichts, das er nicht bannen könnte. Es gibt nichts, das ihm unmöglich wäre. Und also gibt es stets eine Lösung, auch wenn ihr selbst euch keine ersehet. Er findet wahrlich das Lösemittel. Er findet einen Ausweg aus aller Not. Beweget diese Worte tief in eurem Herzen, bis alle eure Zweifel verschwunden sind, bis ihr euch furchtlos ihm anvertraut und geduldig harret. Denn seine Liebe gilt euch, seinen Kindern, und diese Liebe höret nimmer auf. Amen.